Das ist berechtigte Hybris, mächtige Lyrik und zerbrechliche Physis. Mein Rap-Stil ist mystisch, ich bin unverletzlich. Mich battlen unverletzlich, zerfetzlich wie üblich. Exil gemütlich, verbreche sie psychisch und hat der Rest sich erübrigt. Das hier sind Meisterwerke der Geistesschärfe. Keiner der Zweckram, jede Textline ein Wettstein, mit dem ich die Klinge meines Geistes schärfe. Meine Zellstruktur, ein Monument der Weltkultur, ein Genius im Redefluss mit unbegrenzter Quellzufuhr an Flows. Unverfälscht und pur, 100 Wörter per Line, unzerstörbarer Geist, plus ein Körper aus Stein wie eine Felskulptur. Inhaber von hochbegabten Status, sind ein seltener Phänotyp der Homo Sapiens Gattung ohne wahren Schwachpunkt. Ein Humanoid anstatt des Pulsschlags ein Beat, der mir Takt für Takt die Silbe durch die Blutbahnen schießt. Ein Superhybrid, komme von einem anderen Planetenkreis. Strahle wie Edelweiß, die Überlegenheit jeder Karriere, Steine zerlegen in ein und jeden Rhymes, die ich bei Recordings virtuos durch Beats feure. Liegt in meiner Desoxyribonukleinsäure. Die Molekulargenetik ist monumental und episch. Der Flow ist so majestätisch, das Vokabular bestätigt gehobene Sprachästhetik in machtvoller Gesamtheit und kraftvoller Gewandtheit. Mein DNA-Code, eine Abfolge von Punchlines. Angst, Schweiß existiert nicht in meinem Stoffwechsel. Das ist Evolution der letzten Stufe, Kid Boss Level. Ich bin ne Rap-Koryphäe, Imperator der Szene. Blaues Blut in der Vene, Big Boss, Alpha-Gene. Nenn mich Rap-Koryphäe, Imperator der Szene. Baller die Zeit in der Schädel, Big Boss, Alpha-Gene. Nenn mich Rap-Koryphäe, Imperator der Szene. Blaues Blut in der Vene, Big Boss, Alpha-Gene. Nenn mich Rap-Koryphäe, Imperator der Szene. Baller die Zeit in der Schädel, Big Boss, Alpha-Gene. Nenn mich Rap-Koryphäe. Meine Aura sorgt dafür, dass dies laufen wie im Ghetto Sirenen. Ich fahre vor mit meiner Band, die der bautechnischen Batmobil ähnelt. Drop Imperator das Album und sie in der Deutschrap-Zack-Promi-Szene. Auge für Crack-Zombie-Lehre. Sie suchen Betäubung, Drogen sind voll mit Tabletten und Coke wie der fucking McDonalds-Theke. Ich komm und hau ihnen ein Baseball-Bat vor die Zähne. Oder zerfährt ihnen mit einem Headshot die Schläfe. Deine Blender-Karriere ist wie Hollywood-Cheese in einer Bank-Robbery-Szene. Auf jeden Safe aus. Ich baller wie Kleinkaliberwaffen, komm frisch aus einer Zeitmaschinenkapsel und bin dir physisch, psychisch, lyrisch und mystisch überlegen. Ob bei dir was mystisch ist, mystisch überlegen. Laber von Ghetto-Dealern und Gangmitgliedern. Doch ins Bett holst du Faggot dir wieder. Individuelle Partner wie Nintendo-Spieler, der Mercedes-Sitz. Mach einen falschen Move, das erfolgt wie Serienstaffeln. Auch wenn die Medien hassen, das ist über Genetik wie Alien-Masken. Über Genetik wie Biologie, Bücher, Ideologie, Führer, Kodiger schießt wieder Silben auf Mikrofon, schießt Magazine. Werden gelehrt wie Philosophie-Schüler. Sie wollen die DNS kopieren, denn ich hab Alpha-Gene in den Anlagen, so wie Kollege Fans 07, das ist über King Shit. Gib Gas in den Range Rover, du startest ein Takeover, bitch, und übernimmst dich. Sowas wie Gefühle gibt's nicht in meinem Stoffwechsel. Das ist Evolution der letzten Stufe, Kid Boss Level. Ich bin ne Rap-Koryphäe, Imperator der Szene. Blaues Blut in der Vene, Big Boss, Alpha-Gene. Nenn mich Rap-Koryphäe, Imperator der Szene. Baller die Zeit in dein Schädel, Big Boss, Alpha-Gene. Nenn mich Rap-Koryphäe, Imperator der Szene. Blaues Blut in der Vene, Big Boss, Alpha-Gene. Nenn mich Rap-Koryphäe, Imperator der Szene. Baller die Zeit in dein Schädel, Big Boss, Alpha-Gene.